Der Zauberberg von Thomas Mann. Achter Teil. Bearbeitung Valerie Stiegele. Komposition Michael Riesler. Regie Ulrich Lampen. Als Soldat und brav. In all der Zeit hatte Hans Castorp kurze Nachrichten von seinem Vetter. Erst gute, übermütige von Joachims Dienstantritt und von seiner Beförderung zum Leutnant, dann weniger günstige im Frühsommer, wo er sich etliche Male krank melden musste, endlich solche, die etwas Trauriges nur matt beschönigten. Beurlaubung Joachims auf einige Wochen ärztlicherseits als unumgänglich befunden. Hochgebirge indiziert. Als baldige Abreise angeraten. Belegung zweier Zimmer erbeten. Rückantwort bezahlt, gezeichnet Tante Luise. Es war Ende Juli, als Hans Castorp in seiner Balkonloge diese Depesche durchflog, dann las und wieder las. Schwerwiegende Neuigkeiten. Man könnte sie auch als schöne Bescherung bezeichnen. Verdammt. Das ist schnell gegangen. Schon reif für die Heimat. Seine Mutter kommt mit. Das klingt gravierend. Und gerade vor den großen Manövern, auf die der Gute so brannte. Da liegt eine hübsche Portion Gemeinheit darin. Höhnische Gemeinheit. Der Körper triumphiert. Er will es anders als die Seele. Und setzt sich durch. Zur Blamage der Hochfliegenden, die lehren, er sei der Seele untertan. Es scheint, sie wissen nicht, was sie sagen. Denn wenn sie recht hätten, so würde das ein höchst zweifelhaftes Licht auf die Seele werfen. In einem Fall wie diesem. Ich will Joachims ehrlichen militärischen Eifer ja nicht in Zweifel ziehen. Aber was ist schon Ehrlichkeit, wenn Körper und Seele nun mal unter einer Decke stecken? Sollte es möglich sein, dass er gewisse Augen, eine hohe Brust und ein grundloses Gelächter nicht hatte vergessen können? Jedenfalls, Joachim kommt wieder. Wir werden wieder zu zweit sein. Und das ist gut. Noch vor dem Tee war er im Verwaltungsbüro. Zimmer für Mutter und Sohn standen zur Verfügung. Dann eilte er zu Behrens. Er traf ihn im Labor, eine Zigarre in der einen Hand, in der anderen ein Reagenzglas missfarbenen Inhalts. Herr Hofrat, wissen Sie was? Ja, dass der Ärger nicht abreißt. Hier im Glas habe ich Rosenheim aus Utrecht, miserable Werte. Und da kommt Fabrikdirektor Schmitz daher und zetert und beschwert sich, dass Rosenheim auf der Promenade ausgespuckt hat. Ich soll ihn rüffeln. Nun ja. Aber wenn ich ihn rüffle, so kriegt er Zustände, denn er ist maßlos irritabel und hat mit Familie drei Zimmer belegt. Ich kann ihn nicht rausgraulen, sonst kriege ich es mit der Generaldirektion zu tun. Da sehen Sie, Castorp, in was für Konflikte man jeden Augenblick gerät und wenn man auch noch so gern still und unbefleckt seines Weges ziehen möchte. Dumme Geschichte. Ich kenne die Herren. Vielleicht bestehen noch andere als bloß hygienische Reibungsflächen zwischen Ihnen. Schmitz und Rosenheim sind nämlich beide befreundet mit Doña Perez aus Barcelona. Schau an, da liegt der Hase im Pfeffer. Ich würde vorschlagen, das Spuckverbot vielleicht allgemein wieder in Erinnerung zu bringen und im Übrigen ein Auge zuzudrücken. Natürlich drücke ich. Ich kriege ja schon Blepharospasmus vor lauter Augen zudrücken. Womit treten Sie hier denn an? Ich habe ein Telegramm von Joachim Ziemsens Mutter erhalten. Es geht ihm nicht gut. Er muss wieder hierher kommen. Aha. Na also. Und was habe ich Ihnen gesagt? Da haben Sie es nun. Aber ich trage keinem was nach. Ich halte die Arme väterlich geöffnet und bin sogar bereit, ein Kalb für den Ausreißer zu schlachten. Hans Castorp telegrafierte nach Hamburg, dass alles vorbereitet sei. Er erzählte nach rechts und links, dass sein Vetter wiederkomme, und alle, die Joachim kannten, waren ebenso betrübt wie erfreut über die Nachricht. Habe ich mir gleich gedacht, dass es so kommen würde. Hab's vorausgesagt. Faul. Ganz faul war seine Abreise. Jetzt kann man nur hoffen, dass er die Sache nicht oberfaul gemacht hat mit seinem Eigensinn. Wir haben niemanden persönlich im Auge, glauben aber, dass mancher auch eine gewisse Genugtuung darüber empfand, dass Joachim aus dem Soldatenstande zur horizontalen Lebensweise zurückkehren musste und nun wieder einer der unsrigen sein würde. Da ist es denn doch viel besser. Man bleibt gleich bei der Stange wie ich. Und es ist ja wirklich nicht so, dass ich nicht auch meine Lebensinteressen im Flachlande hätte. Mit einem Mann und zwei Kindern in Cannstatt. Aber ich kann mich eben beherrschen. 3 Tage nach der Absendung von Hansens Depesche waren Mutter und Sohn Ziemsen da. Hallo du, Da bin ich wieder. Nanu, so eine Überraschung. Ihr seid schon da. Ihr habt mir eure genaue Ankunft nicht mitgeteilt, sonst wäre ich natürlich am Bahnhof gewesen. Derselbe Zug hatte Joachim und seine Mutter hergebracht, mit dem Hans Castorp vor Jahren, die weder kurz noch lang, sondern in hohem Grade erlebnisreich und dennoch null und nichtig gewesen waren, hier oben eingetroffen war. Und auch die Jahreszeit war dieselbe, die ersten Augusttage. Wir wollen in 10 Minuten zu Abend essen. Du trinkst doch wenigstens noch einen Schluck Wein mit uns. Natürlich. Ja, da stehst du nun, als seist du nie weg gewesen. Aber du bist ja in Zivil. Ich habe mir dich immer in Uniform vorgestellt. Du bist naiv. Die Uniform habe ich hübsch zu Hause gelassen. Mit der Uniform, musst du wissen, hat es was auf sich. Man besucht auch nicht jedes Lokal in Uniform. Beim Abendessen im Restaurant war Joachim von einer ausgelassenen, fiebrigen Fröhlichkeit. Mit der ganzen angelegentlichen Bewegtheit des Heimgekehrten erkundigte er sich nach allen Personen und Umständen im Berghof und frischte 100 Erinnerungen auf, sodass seine Mutter ihr Befremden nicht unterdrücken konnte. Wie die Kleefeld damals angepfiffen hat, mit ihrem blauen Motorrad. Der Vereinheimelung. Du wärst fast an deinem allerersten Tag schon an einem Herzschlag gestorben. Aber Kinder! Wahrhaftig, Joachim, so habe ich dich lange nicht gesehen. Es scheint, wir mussten hierher fahren, damit du wieder wärst wie am Tag deiner Beförderung. Worauf es denn freilich mit Joachims Lustigkeit zu Ende war. Seine Stimmung schlug um, er schwieg und blickte endlich überhaupt nicht mehr auf. Offenbar, weil er Tränen in den Augen hatte. Das hatte nun ganz und gar nicht in Frau Ziemsens Absicht gelegen. Eigentlich mehr anstandshalber hatte sie ein wenig gemäßigten Ernst herbeiführen wollen, unwissend, dass gerade das Mittlere und Gemäßigte hier ortsfremd und nur die Wahl zwischen Extremen gegeben war. Da fällt mir ein, ich soll dir ja Grüße ausrichten, Hans. Ja? Von wem? Von einer Dame. Wir haben sie auf der Fahrt hierher in München im Restaurant getroffen. Sie kam an unseren Tisch und hat Joachim begrüßt, eine Mitpatientin. Wie hieß sie doch gleich? Ach Joachim, hilf mir doch. Frau Chauchat. Sie ist zurzeit in einem Kurort im Allgäu und will im Herbst nach Spanien. Im Winter kommt sie dann wahrscheinlich wieder hierher. Ach, die war das. Schau an, da ist sie also wieder hinter dem Kaukasus hervorgekommen. Und nach Spanien will sie. Sie hat irgendeinen Ort in den Pyrenäen genannt. Hübsche Frau. Naja, sagen wir reizvoll. Angenehme Stimme, angenehme Bewegungen, aber freie Manieren, nachlässig. Redet uns einfach an wie alte Freunde, fragt und erzählt, obgleich Joachim, wie ich höre, eigentlich nie ihre Bekanntschaft gemacht hat. Fremdartig. Das ist der Osten und die Krankheit. Nach Spanien will sie also, wo nicht Formlosigkeit herrscht, sondern Überform, Todesstrenge, schwarz, vornehm blutig, Inquisition, gestärkte Halskrause, Loyola, Escorial. Interessant, wie es ihr gefallen wird. Das Türenwerfen wird ihr dort wohl vergehen. Es kann natürlich auch etwas recht boshaft Terroristisches zustande kommen, wenn der Osten nach Spanien geht. Hans Castorp war kein Knabe mehr. Er war nicht rot oder blass geworden. Aber der Eindruck, den die unverhofften Nachrichten über Frau Chauchat auf ihn gemacht, äußerte sich in Reden, auf die denn freilich nur betretenes Schweigen die Antwort sein konnte. Ja, also ich glaube, wir sind jetzt doch alle etwas müde. Und Joachim soll seine kleine Nachkur ja gut ausgeschlafen anfangen. Besser, wir gehen schlafen. So war der arme Joachim also zu einer kleinen Nachkur wieder in die Heimat eingerückt. Dieses Wort von der kleinen Nachkur war offenbar die im Flachland ausgegebene Parole. Und auch hier oben ließ man sie gelten. Selbst Hofrat Behrens nahm die Wendung an, obgleich es allein schon 4 Wochen Bettruhe waren, die er Joachim erst einmal aufbrummte. Die sind nötig, um das Gröbste zu reparieren. Er muss sich schließlich erst einmal wieder akklimatisieren und seinen Wärmehaushalt etwas regeln. Und wie lange, meinen Sie, Herr Hofrat? Wäre der Oktober vielleicht als Entlassungstermin denkbar? Um diese Zeit wird man jedenfalls weiter sein als gegenwärtig, gnädige Frau. Da von der Notwendigkeit irgendwelcher Pflege nicht ernsthaft die Rede sein konnte, reiste Luise Ziemsen 8 Tage nach ihrer Ankunft nach Hamburg zurück. Und als die 4 Wochen um waren und Joachims Fieber so weit gedämpft, dass er umhergehen konnte, lebten die Vettern wieder Seite an Seite wie ehedem. Auch ihre Besuche bei Settembrini und Nafta sowie die Spaziergänge mit diesen beiden feindlich Verbundenen nahmen sie wieder auf. Und wenn die Tischgenossen Ferge und Ferdinand Wesal sich beteiligten, was öfters geschah, so waren sie zu 6. Bei einem seiner Besuche in der seidenen Zelle von Leo Nafta hatte Hans Castorp erfahren, dass Settembrini Freimaurer sei. Was keinen geringeren Eindruck auf ihn machte als die damalige Eröffnung des Italieners über Naftas jesuitische Herkunft und Versorgtheit. Freimaurerei? Dass es das überhaupt noch gibt? Es gibt sie, aber es handelt sich dabei um etwas äußerst Altmodisches und Rückständiges. Eine Freigeisterei von vorgestern, ein armseliger Geisterspuk. Was wollen Sie? Unser Freund glaubt nun einmal an die Vernunft, die Freiheit, den Menschheitsfortschritt und diese ganze Mottenkiste klassizistisch-bourgeoiser Tugendideologie. Er ist also Logenbruder. Sieh einer an. Es rückt mir seine Person in eine neue Beleuchtung und verdeutlicht mir manches. Ob er gelegentlich auch seine Füße in den rechten Winkel stellt und seinem Händedruck eine besondere Beschaffenheit verleiht? Ich habe nie etwas bemerkt. Über solche Kindereien ist der Settembrini wohl hinaus. Ich weiß nicht, mit welchen Schrecknissen man seine Standhaftigkeit beim Aufnahmezeremoniell auf die Probe gestellt hat, ob man ihn feierlich katechisiert und angesichts eines Totenkopfes und 3er Lichter seine entblößte Brust mit Schwertern bedroht hat. Sie müssen ihn selber fragen. Aber ich fürchte, Sie werden ihn wenig gesprächig finden, denn sollte es auch viel bürgerlicher dabei zugegangen sein, auf jeden Fall hat er Verschwiegenheit und Gehorsam geloben müssen. Verschwiegenheit und Gehorsam. Nie hätte ich gedacht, dass so ein freisinniger Mann wie Herr Settembrini sich so ausgemacht spanischen Bedingungen und Gelöbnissen unterwerfen könnte. Ich komme ihm da auf Schliche. Sie müssen bedenken, dass es gar nicht leicht für ihn war, zugelassen zu werden, denn er ist ja arm wie eine Kirchenmaus. Dort wird nicht nur humanistische Bildung verlangt, sondern man muss sich auch die nicht geringen Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge leisten können. Mit einem Wort, das Ganze ist die bourgeoise Misere in Clubgestalt. Die bourgeoise Misere in Clubgestalt. Sehr drollig, wie Sie das sagen, Herr Nafta. Dennoch möchte ich Ihnen raten, diesen Mann und seine Sache nicht allzu leicht zu nehmen. Es ist ebenso wenig daran zu zweifeln, dass die Logen ihre Hand im Weltspiel haben, wie dass man in diesem liebenswürdigen Herrn Settembrini mehr zu sehen hat, als eben nur ihn selbst, dass Mächte hinter ihm stehen, deren Verwandter und Emissär er ist. Emissär? Nun ja, ein Proselytenmacher, ein Seelenfänger. Hans Castorp konnte sich zwar nicht enthalten, kurz zu denken, was für ein Emissär doch Herr Nafta selber sei. Doch er blieb artig. Was Sie nicht sagen. Danke, Professor Nafta. Aufrichtig verbunden für Wink und Warnung. Wissen Sie was? Ich gehe nun mal eine Etage höher und fühle ihm ein bisschen auf den Zahn. Natürlich vorsichtig. Mit Emissären ist Vorsicht geboten. Doch zu Hans Castorps Überraschung war Settembrini nur allzu gerne bereit, dem Neugierigen weitere Belehrung über seine Zugehörigkeit zu der Freimaurerloge zu erteilen. Ja, er nahm den Mund sogar sehr voll und warf mit allerlei großen Namen um sich. Voltaire, Napoleon, Franklin und Washington gehörten dazu und auch heute noch eine Menge Männer, in deren Händen die europäischen Staatsgeschäfte liegen, Mitglieder von Regierungen und Parlamenten. Was sind wir Freimaurer denn? Bauleute und Handlanger an einem Bau. Was ist dieser Bau? Die Vollendung der Menschheit. Und Herr Settembrini fuhr fort, mit Wärme von dem Weltbund der Freimaurer zu sprechen, richtete voll Eifer sein Auge dahin und dorthin und schätzte die Aussichten für eine Verwirklichung ab. Ich unterhalte briefliche Fühlung mit gewissen Personen in Italien, Spanien und Portugal. Zweifellos reifen die Dinge der Entscheidung entgegen. Der Oktobertermin, der eigentlich Joachims Entlassung ins Flachland hätte bringen sollen, war sang- und klanglos vorübergegangen. Niemand verlor ein Wort darüber, weder der Hofrat noch die Vettern gegeneinander. Den Nachmittag bei Nafta und Settembrini behielt Hans Castorp freilich auch darum alle Zeit so genau im Gedächtnis, weil Joachim, der es abgelehnt hatte, ihn zu begleiten, ihm damals schon heimliche Sorge gemacht hatte. Nämlich durch Halsschmerzen und Heiserkeit, harmlose Belästigungen also, die dem jungen Castorp aber in einem irgendwie eigentümlichen Licht erschienen. Vor allem, da ihm ein neuartiger Ausdruck in Joachims Augen aufgefallen war. sinnend und drohend zugleich. Halsschmerzen, Heiserkeit, Menschenskind, was machen Sie für Sprünge? Lassen Sie mich mal in Ihren Hals schauen. Ja? So. Da haben Sie sich also erkältet. Ich werde dem Hofrat Bescheid sagen. Erkältet? Die Oberin hat wirklich von Erkältung gesprochen. Wo doch das Wort sonst hier im Hause so verpönt ist. Nachdem also auf dem vorgeschriebenen Dienstwege sich zunächst die Oberin mit Joachim beschäftigt hatte, wurde er außer der Reihe und Zeit zu Behrens bestellt. Dieser spiegelte, reflektierte und äugte tief und lange in Joachims Hals hinunter und murmelte etwas von Reizungszustand und täglichen Pinselungen. Na gut, dass das nun unter Kontrolle ist und der Hofrat die Sache in die Hand genommen hat. Der wird es schon hinkriegen. Insgeheim beschloss Hans Castorp, die Fragen, die er hatte, dem Hofrat unter vier Augen vorzulegen. Aber sonderbarerweise wollte es ihm durchaus nicht gelingen, dessen habhaft zu werden. Erst am vierten Tag kam er zum Ziel. Herr Hofrat, bitte warten Sie doch einen Moment. Was haben Sie hier zu suchen? Meines Wissens ist jetzt Liegekur. Soll ich Ihnen ein extra Exemplar der Hausordnung aushändigen lassen? Herr Hofrat, ich muss Sie unbedingt einen Augenblick sprechen. Sie stellen mir ja nach, als ob ich ein Frauenzimmer und wunder, was für ein Lustobjekt wäre. Was wollen Sie von mir? Es ist nur wegen meines Vetters, Herr Hofrat. Entschuldigen Sie, er wird nun gepinselt. Ich bin überzeugt, dass damit die Sache auf gutem Wege ist. Sie ist doch harmlos. Wollte ich mir nur zu fragen erlauben. Sie wollen immer alles harmlos haben, Castor. Sie sind zwar nicht abgeneigt, sich auch immer mit Nichtharmlosigkeiten einzulassen, aber dann behandeln Sie sie, als ob sie harmlos wären. Und damit glauben Sie, sich vor Gott und Menschen angenehm zu machen. Sie sind eine Art von Feigling- und Duckmäusermensch. Und wenn Ihr Vetter Sie einen Zivilisten nennt, so ist das noch sehr euphemistisch ausgedrückt. Kann alles sein, Herr Hofrat. Natürlich, die Schwächen meines Charakters stehen doch außer Frage. Aber das ist es eben, dass Sie im Augenblick wohl außer Frage stehen. Und was ich Sie schon seit 3 Tagen bitten wollte, ist nur... Dass ich Ihnen recht angenehmen, gezuckerten und gepanschten Wein einschenke, damit Sie in Unschuld schlafen können. Aber Herr Hofrat, Sie sind doch recht streng mit mir. Ich wollte im Gegenteil... Ja, strenge. Das ist nun gerade gar nicht Ihre Sache. Da ist Ihr Vetter ein anderer Kerl von anderem Schrot und Korn. Der weiß Bescheid. Der weiß schweigend Bescheid. Verstehen Sie mich? Der hängt sich den Leuten nicht an die Rockschöße, um sich blauen Dunst und Harmlosigkeit vormachen zu lassen. Der wusste, was er tat und was er daran setzte und ist ein Mannsbild, das sich auf Haltung versteht und aufs Maul halten. Aber das sage ich Ihnen, Castorp, wenn Sie hier Szenen aufführen und ein Geschrei erheben und sich Ihren Zivilgefühlen überlassen, so setze ich Sie an die Luft. Denn hier wollen Männer unter sich sein. Verstehen Sie mich? Ich danke sehr, Herr Hofrat. Ich weiß ja nun wohl auch Bescheid. Denn ich nehme an, dass Sie nicht so, wie soll ich sagen, so feierlich zu mir sprechen würden, wenn es nicht ernst wäre mit Joachim. Larynx, nicht wahr? Laryngea, ja. Schnell fortschreitende Zerstörung. Und mit der Luftröhrenschleimhaut sieht es auch schon böse aus. Wenig Aussicht, mein Junge, eigentlich wohl gar keine. Selbstverständlich soll alles versucht werden, was gut und teuer ist. Seine Mutter? Später, später. Eilt ja noch nicht. Sorgen Sie mit Takt und Geschmack dafür, dass sie sukzessive ins Bild kommt. Und nun scheren Sie sich auf Ihren Posten. Er merkt es ja. Es muss ihm doch peinlich sein, sich so hinter seinem Rücken besprochen zu wissen. Es war ein schöner Herbst. In weißen Flanellhosen zum blauen Rock kam Joachim nun öfters verspätet von der Behandlung zum Essen und setzte sich zu seiner Mahlzeit nieder, die man ihm der Verschluckungsgefahr wegen besonders bereitete. Suppen, Haschees und Brei. Schnell hatten die Tischgenossen die Lage begriffen. In seiner Abwesenheit befragten sie Hans Castorp, aber er antwortete nur einsilbig, räumte den Ernst des Zwischenfalls ein, leugnete jedoch bis zu einem gewissen Grade aus dem Gefühl, Joachim nicht vorzeitig preisgeben zu dürfen. Sie gingen zusammen spazieren, sprachen aber nicht viel, redeten die Worte, die der Berghof-Normaltag ihnen auf die Lippen führte. Sonst nichts. Über das Thema, das zwischen ihnen stand, ist nichts zu reden. Zumal zwischen Leuten von Sittensprödigkeit, die einander nur äußerstenfalls mit Vornamen nennen. Manchmal freilich legte Hans Castorp, da Joachim nun auch etwas unsicher zu Fuße wurde, den Arm um ihn zu stützen. Und vergaß nachher wohl noch eine Weile, ihn wieder wegzutun. Na du, was soll das? Wir sehen ja aus wie zwei Betrunkene, so wie wir daherkommen. Anfang November, der Schnee lag hoch, erhielt Joachim Order, das Bett zu hüten. Am letzten Abend, da er noch auf den Füßen war, traf Hans Castorp ihn im Gespräch mit Marussia, der grundlos viel lachenden Marussia mit der äußerlich wohlgebildeten Brust. Sie saß in einem Schaukelstuhl in der Halle und Joachim hielt ihn an der Rückenlehne nach hinten geneigt, sodass Marussia aus liegender Stellung mit ihren braunen Kugelaugen in sein Gesicht emporblickte, das er, leise und abgerissen sprechend, über das ihre beugte, während sie manchmal lächelnd und erregt geringschätzig mit den Schultern zuckte. Hans Castorp beeilte sich, zurückzutreten. Dieser Anblick, Joachim im Gespräche rücksichtslos hingegeben an Marussia, mit der er so lange an ein und demselben Tisch gesessen. Ohne ein einziges Wort mit ihr zu wechseln. Vor deren Person und Existenz er mit strengem Ausdruck die Augen niedergeschlagen hatte, obgleich er fleckig erblasste, wenn von ihr die Rede war. Dieser Anblick erschütterte ihn mehr als irgendein Zeichen der Entkräftung, das er in diesen Wochen sonst an seinem armen Vetter wahrgenommen. Ja, er ist verloren. Ende November traf Luise Ziemsen ein. Sie war eine tapfere Frau, die sich nicht in Jammer auflöste beim Anblick ihres Sohnes, der gelb und abgezehrt in den Kissen lag. Er hatte nicht einen Augenblick gelächelt bei ihrem Eintritt, und diese Unveränderlichkeit seiner Miene sagte alles. Zweierlei war deutlich und nicht zu verkennen: dass Joachim mit klarem Bewusstsein dem Tode entgegenging und dass er es in Harmonie und Zufriedenheit mit sich selber tat. Auch Hofrat Behrens verzichtete nun darauf, den Angehörigen Hoffnung zu geben und erklärte das Ende nur noch für eine Frage von Stunden. Mir lieb, mir ungeheuer lieb, dass es kordialen Verlauf nimmt. So bleiben ihm viele Schikanen erspart. Er hielt Luise Ziemsens Hand in seinen beiden schaufelgroßen und blickte sie mit blutunterlaufenen Augen von unten an. Joachim schlief viele Stunden lang in diesen letzten Tagen und träumte wohl auch, was zu träumen ihm angenehm war. Du bist wach. Wie fühlst du dich? Danke. Ich fühle mich ganz wohl und glücklich. Später wurde sein Wesen ablehnend, ja unhöflich. Er ließ sich keine Fiktionen und Beschönigungen mehr nahe kommen, blickte fremd vor sich hin. Namentlich nachdem der junge Pfarrer mit ihm gebetet, nahm seine Haltung amtlich-dienstliches Gepräge an. Um 7 Uhr an einem Novemberabend starb er. Da Luise Ziemsen sich schluchzend abgewandt hatte, war es Hans Castorp, der dem Toten die Lider schloss und ihm die Hände behutsam auf der Decke zusammenlegte. Dann stand auch er und weinte. Er hat es hinter sich. Toller Junge, toller Kerl, hat es zwingen wollen, ist uns aufs Feld der Ehre entwischt, der Durchgänger. Aber die Ehre, das war der Tod für ihn. Er hat nun jedenfalls habe die Ehre gesagt. Toller Bengel das, toller Kerl. Joachims Überführung in die Heimat war beschlossene Sache. Und Haus Berghof sorgte für alles, was dazu erforderlich war. Am nächsten Tage in seinem seidenen Manschettenhemd, Blumen auf der Decke, ruhend in matter Schneehelligkeit, war Joachim noch schöner geworden als unmittelbar nach dem Tod. Jede Spur der Anstrengung war aus seinem Gesicht gewichen, dem in den letzten Tagen ein schwarzer Kriegerbart gewachsen war. Erkaltet hatte es sich zu reinster, schweigender Form befestigt. Ein Held ist gestorben. Man muss an seinem Grab unbedingt die Erotika von Beethoven spielen. Neben den Tischgenossen waren auch Settembrini und Nafta vom Dorf heraufgekommen, um Abschied von dem Toten zu nehmen. Ach, ein so sympathischer junger Mann. So schätzenswert. Ich freue mich zu sehen, dass Sie außer für Freiheit und Fortschritt auch noch für ernste Dinge Sinn haben, Herr Settembrini. Am Nachmittag kam der Metallsarg. Joachims Umlagerung in diesen Behälter wollte ein Angestellter des Bestattungsinstituts alleine als seine Sache betrachtet wissen. Aber Hans Castorp ließ sich nicht hinauskomplimentieren, sondern blieb und legte mit Hand an. Unter den Achseln fasste er Joachims Hülle und half sie hinübertragen vom Bett in den Sarg. Am wieder nächsten Tage jedoch trat eine Erscheinung auf, die Hans Castorp bestimmte, dem Professionisten das Feld zu überlassen. Joachim nämlich, dessen Ausdruck bisher so ernst und ehrbar gewesen, hatte in seinem Kriegerbarte zu lächeln begonnen. Es lässt sich nicht verhehlen, dass dieses Lächeln die Neigung zur Ausartung in sich trägt. Man sollte den Sarg jetzt rasch schließen. Wir lassen den Vorhang fallen. Doch während er niederrauscht, wollen wir im Geiste mit Hans Castorp fernhinab in einen feuchten Friedhof des Flachlandes spähen und lauschen, wo selbst ein Degen aufblitzt und sich senkt, Kommandoworte zucken und drei Gewehrsalven hinknallen über Joachim Ziemsens wurzeldurchwachsenes Soldatengrab. Strandspaziergang. Kann man die Zeit erzählen, diese selbst als solche an und für sich? Wahrhaftig, nein. Das wäre ein närrisches Unterfangen. Und wir gestehen, dass wir die Frage eigentlich nur aufwerfen, weil sie vieles mit dem Erleben unseres Helden Hans Castorp zu tun hat. Wie lange Joachim eigentlich hier oben mit ihm gelebt, wie lange er weg gewesen, wann wieder eingetroffen, wie lange Frau Chauchat ungegenwärtig gewesen und wie viel Erdenzeit Hans Castorp im Berghof verbracht gehabt hatte, als sie zurückgekehrt war? Bei all diesen Fragen hätte Hans Castorp entschieden nicht recht Bescheid gewusst. Eine Erscheinung, nicht weniger beunruhigend als jene vorübergehende Unfähigkeit am ersten Abend seines Hierseins, Herrn Settembrini sein eigenes Alter anzugeben, ja, eine Verschlimmerung dieses Unvermögens. Denn er wusste nun allen Ernstes und dauernd nicht mehr, wie alt er sei. Man könnte ihm die Umstände zugute halten, die Vermengung der Jahreszeiten hier oben, wo es im Winter brennende Sommertage gab, aber auch in jedem Sommermonat Schnee fiel. Wie oft hatte Hans Castorp mit dem seligen Joachim über die große Konfusion geschwatzt, welche Sommer und Winter durcheinander warf, das Jahr seiner Gliederung beraubte und es dadurch auf eine langweilige Weise kurzweilig oder auf eine kurzweilige Weise langweilig machte. Was eigentlich vermischt wurde bei dieser großen Konfusion, das waren die Gefühlsbegriffe oder die Bewusstseinslagen des Noch und des Schon wieder. Eins der vertracktesten und verhextesten Erlebnisse überhaupt. Es geschieht mir tatsächlich immer öfter, dass ich statt vor einem Jahr gestern sage und morgen, wenn ich übers Jahr meine. Nun gibt es durchaus eine Lebenslage und landschaftliche Umstände, unter denen eine solche Verwirrung und Verwischung der zeitlich-räumlichen Distanzen bis zur schwindeligen Einerleiheit gewissermaßen von Natur und Rechtes wegen statt hat. Aber dabei handelt es sich um Ferienlizenzen, Fantasien der Lebensmuße. Wir meinen den Spaziergang am Meeresstrande. Du gehst und gehst. Du wirst von solchem Gange niemals zu rechter Zeit nach Hause zurückkehren. Denn du bist der Zeit und sie ist dir abhanden gekommen. Sausende Öde, blass hellgrau überspannt, voll herber Feuchte, von der ein Salzgeschmack auf unseren Lippen haftet. Wir gehen auf federndem, mit Tang und kleinen Muscheln bestreuten Grund, die Ohren eingehüllt vom Wind. Das wirre, sanft brausende Getöse des Meeres sperrt unser Ohr für jede Stimme der Welt. Tiefes Genügen, wissentliches Vergessen. Wir gehen, gehen, wie lange schon, wie weit? Die Lehrer des Mittelalters wollten wissen, die Zeit sei eine Illusion, ihr Ablauf in Ursächlichkeit und Folge nur das Ergebnis einer Vorrichtung unserer Sinne. und das wahre Sein der Dinge ein stehendes Jetzt. Im Hinblick auf den jungen Menschen, dessen Schicksal uns beschäftigt, wiederholen wir jedenfalls, dass es allenfalls Ferienlizenzen sind, von denen wir da sprechen, und dass Sinn, Zweck und Ziel des kritischen Prinzips nur eines sein kann: der Pflichtgedanke, der Lebensbefehl. Oder soll man es Hans Castorp aufs Entschuldigungskonto setzen und annehmen, es habe ihn in seiner lästerlichen Zeitwirtschaft, seinem schlimmen Getändel mit der Ewigkeit bestärkt, das, was Hofrat Behrens einmal seines militärischen Vetters Biereifer genannt, einen letalen Ausgang genommen hatte? Mynheer Peperkorn, ein älterer Holländer, war eine Zeit lang Gast des Hauses Berghof. Seine leicht farbige Nationalität, er war Kolonialholländer, ein Kaffeepflanzer aus Java, würde uns kaum bestimmen, ihn zur 11. Stunde in unsere Geschichte einzuführen, wäre von seiner Person nicht schwere Verwirrung auf unseren Helden ausgegangen. Na, Castorp, alter Junge, treues Ausharren wird belohnt. Übermorgen Abend schleicht das Kätzchen sich wieder herein. Ich hab's telegrafisch. Frau Chauchat traf mit demselben Abendzuge ein wie Mynheer Peperkorn, fuhr mit ihm in demselben Schlitten zum Berghof, wo selbst sie mit ihm zusammen im Restaurant das Abendessen einnahm. Es war eine mehr als gleichzeitige, es war eine gemeinsame Ankunft. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo sie den aufgegabelt hat. Meine Herrschaft. Eine Reisebekanntschaft offenbar, von den Pyrenäen her, nehme ich an. Wollen Sie doch. Wie es scheint, haben Sie sogar gemeinsame Reisekasse. Gemeinsame Kasse? Der Mann ist schwer reich, nach allem, was ich höre. Kaffeekönig im Ruhestand, malaiischer Kammerdiener. Opulente Umstände. Opulente Umstände. Übrigens kommt er bestimmt nicht zum Spaß, denn außer einer gehörigen alkoholischen Verschleimung scheint bei ihm malignes Tropenfieber vorzuliegen. Wechselfieber, verstehen Sie? Verschleppt, hartnäckig. Aber Sie werden Geduld mit ihm haben müssen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Hofrat. Na? Und du? Ganz unbeteiligt bist du doch auch nicht. Von früher her. Wenn mich nicht dieses und jenes täuscht. Du Witwer mit deiner anschaulichen Ölmalerei. Ja, legst allerlei Schadenfreude in deine Worte. Wie mir scheint. Und dabei sind wir doch Leidensgenossen, gewissermaßen. Sie haben Mynheer Peperkorn schon zu Gesicht bekommen? Ja, kurioser Mann. Entschieden originelle Erscheinung. Robust und spärlich. Das ist der Eindruck, den man von ihm gewinnt, den ich wenigstens heute beim Frühstück von ihm gewonnen habe. So, so, finden Sie. Ich weiß, dass diese Eigenschaftswörter gewöhnlich nicht für vereinbar gelten. Er ist wohl groß und breit, und wenn er so spreizbeinig dasteht, die Hände in den Hosentaschen vergraben, dann hat er unleugbar was recht Robustes. Aber sein Kinnbart ist so schütter, dass man die Haare zählen zu können glaubt, und seine Augen sind auch nur klein und blass, ohne Farbe geradezu, und es nützt nichts, dass er sie immer aufzureißen sucht. Ich sehe, Sie haben sich den Mann gut angesehen. Das finde ich vernünftig. Denn Sie werden sich mit seinem Vorhandensein arrangieren müssen. Ja, das werden wir wohl müssen. Was Hans Castorp bei seiner Skizze zu erwähnen vergessen hatte, war Peperkorns überaus typische Art zu sprechen und sich dabei der Hände zu bedienen. Er dämmte mit der Hand die Unterhaltung zurück, schuf Stille wie ein Dirigent, der das Durcheinander der stimmenden Instrumente zum Schweigen bringt und sein Orchester, kulturell gebietend, sammelt. Und sein von weißem Haar umflammtes Haupt mit dem großen, wehzerrissenen Mund wirkte so bedeutend, dass alles sich seiner Gebärde fügte. Nein, meine Herrschaft, nicht so. Nicht so, dass ich etwa weit gefehlt wäre, es zu denken, dass ich... erledigt, meine Herrschaften. Vollkommen erledigt, ich weiß uns einig in all dem und so denn zur Sache. Und Mynheer Peperkorn kam zur Sache. Er winkte eine Saaltochter heran, und obgleich sehr beschäftigt, folgte sie sofort seinem bedeutenden Zeichen. Mein Kind? Gut. Alles ganz gut soweit. Vor allem, wie heißen Sie? Emerentia. Vortrefflich. Mein Kind, das übertrifft alle meine Erwartungen. Emerentia. In der Koseform möge es Rentia heißen, aber auch Ämmchen wäre erwärmend. Für den Augenblick halte ich es ohne Schwanken mit Ämmchen. Ämmchen also, mein Kind, merke auf. Ein wenig Brot, meine Liebe. Halt, steh. Das ist ja kein Missverständnis, ich einschleiche. Ich sehe es deinem Gesicht an, dass diese Gefahr Broträntchen, aber nicht gebackenes Brot, sondern gebranntes, mein Engel, Gottesbrot, klares Brot, und zwar der Labung wegen. Erledigt, Rentia, erledigt und ausgeschlossen. Einen Genever, Geliebte, eile und bringe mir einen, Emerentchen. Die Berghofgesellschaft nahm regen Anteil an Peperkorn. Die fürchterliche Frau Stöhr sprach besonders gerne in Gegenwart von Hans Castorp über den Neuankömmling und warf ihm dabei unzweifelhaft höhnische Blicke zu. Er soll ja ein richtiger Geldmagnet sein. Die dicke Perlenkette, die Frau Chauchat neuerdings am Abend trägt, dürfte kaum ein Geschenk ihres kaukasischen Gatten sein. Vermutlich stammt sie aus der gemeinsamen Reisekasse. Sie haben sich versprochen, Frau Stöhr. Geldmagnat. Aber Magnet ist auch nicht schlecht. Denn offenbar hat Peperkorn viel Anziehendes. Überhaupt bewahrte Hans Castorp nach außen viel Gleichmut. Auch wenn er hart betroffen war durch die völlig unerwarteten Umstände, die alle zartsinnigen Vorbereitungen zu Schanden machten, welche er für das Wiedersehen mit dem Gegenstand seiner Faschingsabenteuer innerlich getroffen hatte. Besser gesagt, sie machten sie überflüssig. Und darin lag das Beschämende. Er hatte die Ankunft der beiden von seiner Loge aus beobachtet und in der Nacht wenig geschlafen. Beim Frühstück hatte er zeitig an seinem Platze und blass genug auf das Zufallen der Glastür gewartet. Nein? Nichts? Sie lässt die Tür nicht zufallen? Klafdias Eintritt hatte sich lautlos vollzogen, denn hinter ihr hatte Mynherr Peperkorn die Glastür geschlossen. Groß, breit und hochgestirnt war er den Spuren der Reisegefährtin gefolgt, die sich mit vertrautem Katzentritt vorgeschobenen Kopfes ihrem Tisch genähert hatte. Klafdia. Ja. Und ganz unverändert. Selbstvergessen umfasste Hans Castorp sie mit seinem übernächtigen Blick. Es war ihr rötlich-blondes, nicht weiter kunstreich frisiertes Haar. Es waren ihre schräg geschnittenen Augen, Steppenwolfslichter, ihre Nackenrundung, ihre Lippen, die voller erschienen, als sie waren. Wie dieser Peperkorn sich sonnt in der Großmächtigkeit seines gegenwärtigen Besitzrechtes. Aber das ändert nichts an gewissen Vergangenheiten. Es war nichts gewesen mit dem ritterlich distanzierten Kavaliersgruß von Tisch zu Tisch, den Hans Castorp sich für das erste Wiedersehen vorgenommen hatte. Klafdias Augen waren über seine Person in fernere Gegenden des Saales hinweggeschweift. Sie sieht mich ja nicht einmal. Und je mehr Mahlzeiten vergingen, ohne dass die Blicke sich anders begegnet wären als in einem blinden und gleichgültigen Hinstreifen von Frau Chauchats Seite, desto unpassender wurde es, den Kavaliersgruß noch anzubringen. Wärter. So vergingen 3 bis 4 Wochen, ohne neue Veränderungen zu zeitigen. Trotzig, misslaunige Falten gruben sich senkrecht zwischen Hans Castorps Brauen ein, und unter diesen Falten betrachtete er 5-mal am Tage die Heimgekehrte, froh immerhin, sie betrachten zu können, und voller Geringschätzung für eine großmächtige Gegenwart. Eines Abends nun aber hatte sich die Geselligkeit in der Halle reger als sonst gestaltet. Man saß bei Domino und Bridge mit Getränken und plauderte da und dort. Hans Castorp hatte sich ins Schreib- und Lesezimmer zurückgezogen und hielt eine Zeitung in der Hand, so als würde er darin lesen, las aber nicht, sondern lauschte mit schrägem Kopf auf das mit Gespräch durchsetzte Musizieren nebenan. Die Finsternis seiner Brauen deutete darauf hin, dass seine Gedanken unmusikalische Wege gingen, dornige Wege der Enttäuschung durch Umstände, die einen jungen Mann, der große Wartezeit auf sich genommen hatte, am Ende dieser Wartezeit schmählich zum Narren hielten. Und wie geht es Ihrem Vetter, Monsieur? Er ist tot. Er hat Dienst gemacht in der Ebene und ist gestorben. Oh weh. Das ist schade. Ganz tot und begraben? Seit wann? Seit einiger Zeit. Seine Mutter nahm ihn mit sich hinunter. Es sind 3 Ehrensalven über seinem Grabe abgegeben worden. Die hat er verdient. Er war sehr brav. Viel braver als andere Leute, gewisse andere. Ja, er war brav. Radamant sprach immer von seinem Biereifer. Aber sein Körper wollte es anders. Es ist übrigens moralischer, sich zu verlieren und selbst zu verderben, als sich zu bewahren. Ich sehe wohl, man ist immer noch ein philosophischer Taugenichts. Radamant, wer ist das? Hofrat Behrens. Settembrini nennt ihn häufig so. Ah, Settembrini, ich weiß. Das war jener Italiener, ich liebte ihn nicht. Er war nicht menschlich gesinnt. Er war hochmütig. Ist er nicht mehr da? Settembrini ist ins Dorf gezogen. Wir haben weitläufig philosophiert in diesen Zeiten. Er und Nafta und ich. Wer ist Nafta? Sein Widersacher. Wenn er sein Widersacher ist, möchte ich seine Bekanntschaft machen. Aber habe ich nicht gesagt, dass Ihr Vetter sterben würde, wenn er versuchte, in der Ebene Soldat zu sein? Ja, du hast es gewusst. Was fällt Ihnen ein? Und Monsieur war immer hier? Ja, ich habe gewartet. Worauf? Auf dich. Na, auf mich? Man wird dich nicht fortgelassen haben. Doch, Behrens hätte mich einmal fortgelassen im Jähzorn. Aber es wäre nur wilde Abreise gewesen, denn außer den alten Narben ist da die frische Stelle, die Behrens gefunden hat und die mir das Fieber macht. Immer noch Fieber? Ja, immer etwas, fast immer. Und wo warst du? Mais Saint Sauvage, er lässt es einfach nicht. Wo ich war? Überall. In Moskau, in Baku, in deutschen Bädern, in Spanien. Oh, in Spanien, wie war es? So, so, man reist schlecht, die Leute sind halbe Mohren. Katalonien hat mir gefallen, sehr charmant. Es ist menschlich. Ich habe mir eine kleine blaue Mütze gekauft, wie dort alle Männer sie tragen. Monsieur wird urteilen, ob sie mir gut steht. Welcher Monsieur? Der hier neben mir. Ich dachte, mein Herr Peperkorn. Der hat schon geurteilt. Er sagt, sie stände mir reizend. Hat er das gesagt? Den Satz richtig zu Ende gesprochen, dass man ihn verstehen konnte? Ah, es scheint, man ist missgelaunt. Man möchte boshaft sein. Man versucht, sich lustig zu machen über Leute, die viel größer und besser und menschlicher sind, als man selber mitsamt seinem Avec son ami bavard, dem italienischen Schwätzer. Aber ich werde nicht erlauben, dass man meine Freunde... Hast du mein Innenporträt noch? Ich müsste einmal danach suchen. Ich trage das deine hier auf der Brust. Außerdem habe ich eine kleine Staffelei auf meiner Kommode, wo es bei mir... Da sind sie ja, mein Kind. Ich habe sie gesucht. Darf ich die Herren bekannt machen? Herr Castorp, ein Bekannter von früher, von meinem letzten Aufenthalt hier. Herr Peperkorn. Mein Herr, durchaus. Nein, erlauben Sie mir, durchaus. Ich mache heute Abend Ihre Bekanntschaft. Bekanntschaft eines vertrauenerweckenden jungen Mannes. Erreichte Hans Castorp die Hand. Zum ersten Mal stand dieser unter der unmittelbaren Einwirkung von Peperkorns wuchtiger Persönlichkeit. Eine Persönlichkeit. Ja. Es gibt kein anderes Wort dafür. Ich wüsste überhaupt nicht, wie eine Persönlichkeit anders aussehen könnte als er. Ich tue es mit Bewusstsein, mein Herr. Ich bin mit ganzer Kraft bei der Sache. Sie gefallen mir, mein Herr. Ich bitte sehr. Erledigt, mein Kind. Alles gut. Wie wäre es aber, ich bitte mich wohl zu verstehen. Das Leben ist kurz, unser Vermögen, seinen Anforderungen gerecht zu werden. Es ist nun einmal... Warum nicht? Man könnte noch etwas beieinander bleiben, vielleicht ein Spielchen machen und eine Flasche Wein trinken. Nicht zu dreien. Wir müssen natürlich Gesellschaft haben. Wer ist noch im Salon? Engagieren Sie, wen Sie finden. Holen Sie einige Freunde von den Balkons. Absolut, perfekt, vorzüglich, mein Kind. Eilen Sie, junger Freund, gehorchen Sie. Wir werden spielen und essen und trinken. Wir werden fühlen, dass wir... Absolut, junger Mann. Da gab es keine Widerrede. Wenig später hatten sich insgesamt 12 Personen, unter ihnen Ferge, Ferdinand Wesal, Herr Albin, das Ehepaar Magnus und Frau Stöhr, im Salon an einem geräumigen Spieltisch zusammengefunden. Man einigte sich auf einige Partien Vingt-et-un und Peperkorn bestellte Wein und Platten mit kalten Leckerbissen für die Gesellschaft. Danach schickte er einen 100-Franken-Schein in die Küche, um das Personal zum Unterbrechen des Feierabends zu bestimmen, und ließ Kräuteromeletten servieren. Junger Mann, das Einfache, das Heilige. Gut, Sie verstehen mich. Eine Flasche Wein, ein dampfendes Eiergericht erfüllen und genießen wir das erst einmal, bevor wir... Absolut, meine Herr, erledigt. Ich habe Personen gekannt, Männer und Frauen, Kokainesser, Haschischraucher, Morphinisten. Er verharrte. Und Hans Castorp sah in seinen kleinen, blassen Augen etwas wie Entsetzen flackern vor dem Verbrechen der großen Versündigung. Gut, lieber Freund, perfekt. Mögen Sie doch. Wir sollen nicht rechten und richten, aber dem, was vorangehen sollte, dem Einfachen, dem Großen, dem Gottesursprünglichen, sind diese Leute durchaus alles. Erledigt, mein Freund. Verurteilt, verworfen. Sie sind ihm alles schuldig geblieben. Es kommt selten genug vor, dass den gesunden und einfachen Lebensgaben so rechtvolle Gerechtigkeit widerfährt. Bestimmt sind die meisten Leute zu gewissenlos und innerlich ausgeleiert. Junger Mann, perfekt. Die einfachen Lebensgaben. Wollen Sie mir... Kein Wort mehr. Ich bitte Sie, mit mir zu trinken. Das Glas bis zum Grunde zu leeren, und zwar Arm um Arm. Dies soll noch nicht heißen, dass ich Ihnen das brüderliche Du anbiete. Ich war eben im Begriff, es zu tun, besinne mich aber, dass es ein klein wenig zu überstürzt wäre. Ich werde es Ihnen höchstwahrscheinlich in sehr absehbarer Zeit... Verlassen Sie sich darauf. Es war nicht das Spiel und der Wein, die die seelische Hochspannung des ganzen Kreises, die fast schmerzhafte Konzentration der kleinen Gesellschaft auf den Augenblick zeitigten. Vielmehr war all dies auf die Einwirkung einer Herrschernatur unter den Anwesenden auf diejenige Mien Herr Peperkorns zurückzuführen, der die Führung in seiner gebärdenreichen Hand hielt und alle in den Bann der Stunde zwang. Mein Gott, eine Persönlichkeit. Ich bin an eine Persönlichkeit geraten. Und sie ist Klafdias Reisebegleiter. Das Leben, junger Mann. Es ist ein Weib mit quellenden Brüsten und Schenkeln, das in herrlicher, höhnischer Herausforderung unsere höchste Inständigkeit beansprucht. Alle Spannkraft unserer Manneslust, die vor ihm besteht oder zu Schanden wird. Zu Schanden, junger Mann, begreifen Sie, was das hieße? Die Niederlage des Gefühls vor dem Leben. Die Niederlage des Gefühls vor dem Leben. Ja. Das ist die Unzulänglichkeit, für die es keine Gnade, kein Mitleid und keine Würde gibt, sondern die erbarmungslos und hohnlachend verworfen wird. Erledigt, junger Mann. Und ausgespielt. Lieber Freund, Sie vernachlässigen Ihre Gäste. Sie widmen sich allzu ausschließlich diesem Herrn. Ich fürchte, man langweilt sich. Meine Herrschaften, das Fleisch, meine Herrschaften, es ist nun einmal erledigt. Nein, erlauben Sie mir. Schwach. So steht es in der Schrift. Aber ich appelliere an Ihre... kurzum und gut, meine Herrschaften. Ich appelliere. Sie werden mir sagen, der Schlaf. Gut, meine Herrschaften, perfekt, vortrefflich. Ich liebe und ehre den Schlaf. Wollen Sie jedoch bemerken und sich erinnern, Gethsemane und kam zu Ihnen und fand Sie schlafend und sprach zu Petro... Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Intensiv, meine Herrschaften. Durchdringend. Herzbewegend. Aber nein. Ein Gedanke an Schlaf. Nicht nach diesem Abend. Keiner von uns. Hier muss ein Irrtum vorliegen, mein Herr Peperkorn. Es ist ein so schöner, festlicher, schlechthin außerordentlicher Abend. Keiner von uns denkt vorläufig daran, von dem Lebensgute des Schlafs Gebrauch zu machen. Sie können sich auf Ihre Gäste verlassen, auf jeden Einzelnen von uns. Perfekt, vorzüglich. Wir wollen Champagner trinken. Der Abend wurde zum Bacchanal. Nach dem Champagner gab es Kaffee, Schnäpse und Liköre, später saure Fischfilets und Bier dazu, endlich Tee. Gegen 2 Uhr flog die Nachricht auf, Hofrat Behrens nähere sich in Gewaltmärschen den Konversationsräumen. Panik wütete unter der entnervten Gästeschaft und alle flohen. Furchtsame Sklaven! Das ist nun doch... Man zerstört mein Lebensfest! Aber es gelang Klavdia Schoschar doch, ihn mit dem Gedanken zu versöhnen, dass das Gastmahl ohnehin einmal sein Ende habe nehmen müssen. Wir haben 6 Stunden gegessen und getrunken. Es ist wirklich besser, wenn wir nun schlafen gehen. Und so geleiteten sie und Hans Castorp den Majestätischen gemeinsam zu seinem Schlafgemach. Stütze mich, mein Kind. Stütze mich andererseits, junger Mann. Holla, Kinder. Unsinn, man ist natürlich gar nicht. In diesen Augenblick. Ihr solltet sehen. Lächerlich. Lächerlich, ohne jeden Zweifel. Man gibt der klassischen Lebensgabe des Weins das ihre, indem man sich freimütig schwanken lässt zu ihren Ehren. Ich habe doch auch mein Teil. Na, du Schwätzerchen. So, und jetzt küsst euch ihr beiden. Küsse diese reizende Frau zum Schluss auf die Stirn, junger Mann. Sie wird nichts dagegen haben und es erwidern. Tut es auf mein Wohl und mit meiner Erlaubnis. Nein, Eure Majestät, entschuldigen Sie, das geht nicht. Und warum geht das nicht? Weil ich mit Ihrer Reisebegleiterin keine Stirnküsse tauschen kann. Ich wünsche recht wohl zu ruhen. Nein, das wäre von allen Seiten gesehen der reine Unsinn. Und da auch Frau Schoschar schon auf ihre Zimmertür zuging, so ließ Peperkorn den Widerspenstigen ziehen, indem er ihm freilich noch eine Weile nachblickte, erstaunt über eine Unbotmäßigkeit, auf die seine Herrschernatur nicht zu stoßen gewohnt sein mochte. Der Zauberberg von Thomas Mann. Bearbeitung Valerie Stiegele. 8. Teil. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Für alle Buchliebhaberinnen und Liebhaber haben wir noch einen Podcast-Tipp. Moderatorin und Journalistin Mona Amesian trifft in der Buchlounge Autorinnen und Autoren und spricht mit ihnen über das Leben und das Schreiben. Wie viel von ihnen selbst steckt in ihren Büchern? Was war das Schwierigste und was das Schönste beim Schreiben? Und wo schreibt es sich am besten? Diese und viele andere Fragen besprechen Mona und ihre Gäste. Die AutorInnen stellen außerdem Bücher vor, die sie und ihr Leben geprägt haben. Und ihr könnt die Buchlounge mit Mona und ihren Gästen auch live erleben. Alle Termine findet ihr auf ardkultur.de. Die Buchlounge mit Mona Amesian in der ARD-Audiothek.